Ben fühlte sich am Morgen wie gerädert. Nun saß er am Tisch mit Jack Horowitz bei einer Tasse Tee. Er ließ den Löffel in der Tasse kreisen und war in seine Gedanken vertieft. Siehst aber müde aus, Ben. Du solltest früher zu Bett gehen. Ich habe dich gestern Nacht noch gehört. Mit wem hast du dich denn unterhalten? Ich wollte sie eigentlich nicht beunruhigen. Mir ist gestern das zweite Mal ein Mann aufgefallen, der sich hier nächtens herumtreibt. Vielleicht kennen Sie den Herrn. Er heißt Sikorski. Sikorski, sagst du? Ich glaube, oder so ähnlich. Er humpelt etwas und ihm fällt ein Auge. Und er war vor meinem Haus? Halte dich von diesem Schurken fern, Ben. Halte dich fern. Das wollte ich ja gestern schon erzählen. Und Mary Ann und Victoria wollen sich heute Nachmittag mit ihm treffen. Sie wollen wohl irgendwelche Geistergeschichten miteinander austauschen. Das musst du verhindern, Ben. Dieser Kerl führt nichts Gutes im Schilde. Wirklich? Dann sollte ich alleine zu ihm gehen. Nein, Ben. Du bleibst bei den Mädchen und ich werde mich um diesen Sikorski kümmern. Wo wollten sie sich mit ihm treffen? In einem Gasthof bei Mrs. Kelly. Gut. Ich kann mich doch auf dich verlassen, Ben. Natürlich können Sie das, Mr. Horowitz.